Das Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Ja, herzlich willkommen zum Wiederall auf Radio Korax auf der 95,9. Für euch heute im Studio sind Pia und Felix. Eben habt ihr die gefährliche Alte gehört. Und ja, jetzt hört ihr uns erstmal für eine Stunde. Das ist jetzt der reduzierte Wiederhall, der Freitagswiederhall, aber das bedeutet gar nicht, dass irgendwie die Inhalte hier reduziert werden. Wir haben nämlich ganz schön viel dabei. Ja, es ist ja auch Freitag und das Wochenende steht ins Haus, also haben wir eine Menge besuchenswerter Veranstaltungen für euch dabei. Wir starten aber gleich mit einem Interview in die Sendung, was mit der, naja, mehr schlechten als rechten Berichterstattung über die rechte Buchmesse am vergangenen Wochenende in Halle aufräumt. Ja, und später hören wir dann noch davon, von einem Ausflug von einem Kollegen von uns, der nach Berlin gefahren ist und sich da mit AktivistInnen bei einer Uni-Besetzung auseinandergesetzt hat. Aber wir starten jetzt erstmal mit einem Song rein, einem Song, der mir sehr gute Laune macht. Den wollte ich dir gerne mal zeigen, Felix. Ja, ich freue mich schon. Genau, der Song ist von den Lassie Singers und heißt, also es ist wirklich verheißungsvoller Titel und er verspricht nicht zu viel, wie ich finde, Liebe wird oft überbewertet. Liebe wird oft überbewertet, Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssige Liebeslieder, falsch und schlecht und laut, tun so, als wäre das Leben auf der Sehnsuchtsbasis aufgebaut und das stimmt nicht, das ist ganz falsch, denn Liebe wird oft überbewertet, Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt, Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssiger Liebesfilme, Handlung unwahrscheinlich, familiengerecht, Jugendliche werden so darauf konditioniert, dass das Leben nur als Paarbindung funktioniert. Überflüssige Werbefilme, Körpergebärdsergriffen als Sex, Partnervermittlung wird immer obszöner und fragt, wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner? Nein, pfui Teufel! Liebe wird oft überbewertet, Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Liebe ist gar nicht wichtig. Liebe ist Baldrian fürs Volk. Liebe ist eine Kolkwand aus der Party, ist tautologisch, nämlich Liebe. Was soll das? Repräsentative Umfragen haben ergeben, 95,9% der Hallenser Krähenpopulation empfehlen Radio Korax. Ja, das waren die sagenhaften Lassie Singers mit Liebe ist überbewertet. Was würdest du sagen, als du den Song jetzt gehört hast? Findest du, Liebe ist überbewertet? Die haben mich leider noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen. Naja gut, dann zeige ich dir noch ein paar. Nein, Spaß. Anderes Thema. Letztes Wochenende hat ja hier in Halle nicht nur das Wir-Festival stattgefunden, sondern natürlich auch die rechte Buchmesse, Seitenwechsel in der Messe Halle. Die wurde auch begleitet von stabilen Gegenprotesten, als sie am Samstag eröffnet wurde. Ja. Ja, ein paar Einblicke gab es dazu, unter anderem in der Deutschlandfunk Kultursendung Lesart am Montag. Da habe ich zufällig Deutschlandfunk gehört. Dann kam dieser Beitrag, ein Redakteur von DLF Kultur war nämlich auf dieser Buchmesse. Da wurde unter anderem berichtet von so einer gewissen Aufbruchsstimmung in diesem rechtsintellektuellen Milieu, davon, dass es sehr voll gewesen sein soll und auch von Nazis, die nicht in der Mehrheit gewesen sein sollen, die aber auch anwesend waren.

durchgewischt und ich fand es irgendwie ganz, also ich musste zweimal hingucken, weil so die Veranstalterin von der rechten Buchmesse wurde da irgendwie so, also ich musste doppelt hingucken, ob die jetzt so in Anführungszeichen eine gute oder eine böse ist, weil die halt so mit so einem sympathischen Foto da irgendwie so und ja, sie ist gut vernetzt mit Götz Kubitschek und sowas, wo ich so war so, ach so, ja, okay, weird, also komisches Layout, aber ja, krass. Okay, genug Kritik am Deutschlandfunk geübt, würde ich sagen. Wir machen weiter mit Musik und zwar von Danny Brown. Der hat ja bis vor kurzem noch Hip-Hop gemacht und produziert, hat jetzt ein Hyperpop-Album rausgebracht und ich würde gerne Flowers von Danny Brown spielen und 8485. Radio Korax. Lips and yeah. Say, I'ma get it. Don't care what you did. Me out that dirt. Trauma and hurt. Hunger and thirst. I'm putting me first. Forget me not. Stick to the plot. Yeah. For the morning glory. Here to tell my story. Made it out that rain. Earn this my pain. Not the sun now. Growing without a doubt. Still. Through my iris. I see what this is. Yeah. Gotta handle my beers. Blossom like orchid. When they like lack, I won't just like back. No. Living my truth. Fuck what they do. What they bunch do. Of pansies. I can't be no. Sloppy and all poppy. No. Nobody can stop me. Yeah. So why they copy? Acting all cocky. Things are getting rocky. Sit back and watch. Look at the fools of the mind. Dandelion stalking my prey. Hear that roar, best get away. Yeah. I'ma get to the roof, get back in that booth and do what I do. Like, boo, who is you? Who the truth between the marginalized and that garden. Got my own space, like handicap parking in my own lane. Get the engine started. If they try to merge, I promise you hit a curve. All story eye when they see the guy. Like snow and summer, make them all wonder. Like a shooting star, what I do with the bars. Queen of the night, and I'ma play my card. Love in the midst, a hug and a kiss can stop a bleeding heart. Now, where do I start? Love in the midst, a hug and a kiss can stop a bleeding heart. Now, where do I start? Not gonna fall till the money's out, go home to the honey sours. I'm gonna get more than my flowers, flowers. Veranstaltungen. Also, wir haben jetzt verschiedene Veranstaltungshinweise für Halle und die Umgebung fürs Wochenende für euch vorbereitet. Und zwar unter anderem, es ist Wochenende, deshalb gibt es heute und morgen und übermorgen ganz viele coole Veranstaltungen, die Pia und ich jetzt für euch präsentieren werden. Christoph Liedtke zeigt in der Einzelausstellung Das Mal neue Werke. Darunter auch das fünfteilige Polytion eine malerische Reise zum Rand der Welt mit eingewobenen Zitaten des Hallenser-Dichters Wilhelm Bartsch aus seinem Gedichtband Hohe See und Niemandsland. Christoph Liedtke thematisiert und hinterfragt in dieser Ausstellung, wie auch in seiner Malerei, den Begriff Mal als das intrinsische Element im Akt des Malens. Eine farbige Spur, eine Fährte aus dem Akt einer notwendigen Bewegung des Subjekts in seiner Gegenwart. Was unterscheidet das Gemälde vom Bild? Die Ausstellung eröffnet heute um 19 Uhr mit einer Lyrik-Performance von Christina Buketova und Christoph Liedtke. Ja, Kunst oder nicht so einfach. Also in der Galle wird es heute Abend auch künstlerisch. Ich hoffe, die Namen sind jetzt leichter auszusprechen. Also in der Galle heute Abend spielen Left for Pleasure, Section Fun, Britney's Fierce und Knast. Danach gibt es noch eine Hardcore-Trance-Aftershow mit DJ Muskelkater und den Donator. Entschuldigung. Da ist Einlass um 19 Uhr und Start um 20 Uhr. Das ist in der Reihe, nicht in der Galle. Doch, es ist in der Galle. Okay. Es ist in der Sorry. Galle. Tut mir leid. Ich bin mir sicher. In der Reihe gibt's nämlich heute Abend auch ordentlich Punk auf die Ohren. Die Bands Dreck weg, Morgengrauen, Easy Living und Spitlicker gibt es da ab 20 Uhr zu hören. Einlass ist da auch um 19 Uhr in der Reilstraße 78. Außerdem findet heute und morgen das 7. Deep Sound City Fest im Hühner Manhattan statt. Das ist ein zweitägiges Mini-Festival, wo Psych, Stoner, Doom, Death und Black Metal gespielt wird. Tickets gibt's unter lucidobsession.de fürs ganze Wochenende, kostet das dann 46 Euro und für die einzelnen Tage ist es natürlich günstiger. Um 19 Uhr geht's da heute los. Im Lieder Drachen gibt's heute Assi Violence aus Ostdeutschland mit der Leipziger Band Sittendezernat. Wenn ihr wissen wollt, wie das klingt, dann könnt ihr auf sittendezernat.bandcamp.com mal reinhören oder ihr kommt einfach heute Abend um 20 Uhr in den Lieder Drachen. Sowohl auf Bandcamp als auch im Lieder Drachen kann man das Sittendezernat auf Spendenbasis hören, ohne dass es einen Mindestpreis gibt. Im Sexshop Consent in der Großen Steinstraße kann man sich in den nächsten 2 Wochen untypischerweise Kunst anschauen. Die Ausstellung, aber es wird sich bestimmt dann auch angestellt werden. Sex und Identität zeigt, dass Sexualität auch in der Kunst längst mehr ist als reine Provokation. 25 Werke von 8 verschiedenen KünstlerInnen kann man sich davon Dienstag bis Samstag zwischen 11 und 19 Uhr anschauen. Am Sonntag könnt ihr euch den Film Achtung, im Osten nichts Neues im Puschkino anschauen. Wenn Fußballtrainer Thomas Eichi Eichstätt mit seiner Mannschaft aus Torgelow beim Turnieren auftaucht, fallen sie sofort auf. Der große, kräftige Mann mit Glatze, Tattoos und einer Stimme, die über das ganze Feld hallt, trainiert vor allem Geflüchtete. Auf dem Rasen sind die jungen Erwachsenen ganz im Hier und Jetzt. Doch abseits des Spielfelds holt sie ihre Vergangenheit und Sehnsucht nach Heimat ein. Jobsuche, Fremdenfeindlichkeit und die Suche nach Zugehörigkeit sind für sie zusätzlich harte Lebensrealität. Für viele der Spieler ist Eichi Bezugsperson und Freund. Doch er blickt auf ein früheres, dunkles Leben als Rechtsextremist zurück. Der abendfüllende Dokumentarfilm zeigt mal humorvoll und leicht, mal tiefsinnig und ungeschönt ihre Lebenswege, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Im Osten nichts Neues wird am Sonntag im Puschkino gezeigt. Die Karten kosten normal 8 Euro und ermäßigt 7 Euro. Ja, also Langeweile wird am Wochenende nicht aufkommen. Ich bin schon auf die eine oder andere Veranstaltung ein bisschen gehypt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix. Ich habe morgen noch gar nichts vor. Ich habe auch noch einen Veranstaltungshinweis. Morgen ist Groundloop in Bronson. Die haben 25-jähriges Jubiläum und legen mal wieder auf. Ah, krass. Da gibt es dann DMB. Die sind fast so alt wie Korax. Das ist ja Wahnsinn. Die sind älter als ich und du. Tatsächlich? Ja, verrückt. Krass, wir jungen Hüpfer. Und trotzdem habe ich dir jetzt einen echt alten Song mitgebracht. Erzähl mal. Ich muss sagen, also diesen Song auch irgendwie ein bisschen passend, auch ein bisschen Revival, weil wir gerade über die Demonstration an der Messe gesprochen haben. Den Song habe ich nämlich Anfang des Jahres bei der Demonstration an der Messe gegen die, was war das, der AfD-Parteitag oder irgendwie sowas, kennengelernt. Und auch festgestellt, davon gibt es eine Dub-Version, die ich aber nicht also vollends gut finde. Aber es hat mich vor allem abgeholt wegen der Blaskapell-esken Aufmachung. Und Felix, im Vorgespräch zur Sendung hast du mir gestanden, dass du den Song nicht kennst. Nee, ich kenne den leider nicht. Und umso aufgeregter bin ich jetzt, ihn dir zu zeigen. Es ist der Turmstützein von den Tonsteine-Scherben. Voll.

Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht regen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Best. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Best. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the States don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Fest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West. Ja, gerade gehört habt ihr Sonne statt Regen von Joseph Beuys. Ein Künstler war der. Ja, und Prof habe ich auch gelesen. Prof war auch. Ja, überleg mal, das ist dein Prof. Und dann gehst du in die Vorlesung und weißt, der macht eigentlich so Punk oder so. Ja. Das war jetzt kein Punk. das war Punk. Wir machen weiter mit einem Beitrag über die Besetzung gegen Antisemitismus. Davor haben wir aber noch einen kleinen Disclaimer. Genau, es hat nämlich unser Kollege, den wir vorhin schon angekündigt haben, wo fälschlicherweise wir gesagt haben, der ist nach Berlin gefahren, um diese Besetzung zu besuchen und mit den Leuten da zu sprechen. Das hat er nicht gemacht. Der war nicht in Berlin. Das ist gleich ein Telefoninterview, das ihr hört aus dem Morgenmagazin von gestern. Wir sind linke, jüdische und antisemitismuskritische Studierende der TU Berlin. Das schreibt die neu entstandene Gruppe Besetzung gegen Antisemitismus in einer Stellungnahme von Montag. Von Montag bis gestern Abend besetzten die Aktivisti auch das Plenarium des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz ASTA, an der Technischen Universität Berlin. Auf Fotos des Raums, die die Gruppe auf Instagram postet, sieht man Regenbogenflaggen mit Antifa-Logo und Trans- und Pride-Flaggen mit Davidstern. Wir sprachen darüber am gestrigen Morgen mit Jonathan von Besetzung gegen Antisemitismus, noch gestern vor Ende der Besetzung, über ihre Ziele, Forderungen und was ihr Aktivismus für sie sowie jüdische Studierende bedeuten könnte. Zuerst wollten wir aber wissen, was ist die Vorgeschichte oder Vorgeschichten zur Entstehung der Gruppe? Das Interview wurde, wie gesagt, heute Morgen geführt im Morgenmagazin von unserem Kollegen. Und nach kleinen technischen Schwierigkeiten könnt ihr das sicherlich gleich hören. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Bittere Pillen einmal noch von Gwendolyn und Christine Nicole, bevor ihr das Interview gleich hört. Schenk mir doch ein Stück von dir, ein kleines bisschen Wahrheit. Nur keine roten Rosen, die machen zu viel Arbeit. Ich wär so gern verliebt in dich, will spüren, weil ich sonst taub bin. Und wünsche es mir mit aller Kraft, bis ich es selber glaube. Bis ich es selber glaube. Ich wär so gern verliebt in dich. Mach mich high, sonst klappt es nicht. Gib mir süßen Wein und bittere Pillen. Ich wär so gern verliebt in dich. Mach mich high, sonst klappt es nicht. Nur bitte gib nicht auf. Brich mir mein Bild. Trigger meine Lust, du Hund. Mach, dass ich noch mehr will. Gib mir alles, was du hast. Mach meinen lauten Kopf still. Ich will es zurück, das Gefühl. Wie ist es, jemand zu lieben? Leck mir die Spucke von der Hand. Ich tu alles, das zu kriegen. Ich tu alles, das zu kriegen. Gern verliebt in dich. Mach mich high, sonst klappt es nicht. Gib mir süßen Wein und bittere Pillen. Ich wär so gern verliebt in dich. Mach mich high, sonst klappt es nicht. Nur bitte gib nicht auf. Brich mir mein Bild. Radio Korax 95,9. We supply the heat. Radio Korax. Ihr hört jetzt gleich das Interview mit der Gruppe Besetzung gegen Antisemitismus, das gestern früh im Morgenmagazin geführt wurde. Als erstes wollten wir wissen, was ist die Vorgeschichte oder Vorgeschichten zur Entstehung der Gruppe? Wie ist denn eure Gruppe entstanden und was war denn die Vorgeschichte oder Vorgeschichten? Wir sind entstanden nach der Wahl vom Stupa und der Stupa-Sitzung bzw. des Asters. Das Problem war, dass in der Stupa ein neues Bündnis gewählt wurde, was vor allem aus autoritären und antisemitischen Gruppen geführt wird, wo auch bekannte AkteurInnen von Young Struggle und Not in Our Name, das sind Gruppen, die zu Demonstrationen am 7. Oktober einladen und die Hamas verteidigen und die Terrorakte am 7. Oktober verteidigen, in die Stupa gewählt wurden. Und später wurden diese durch das Stupa auch in das Aster gewählt. Dabei ist zu sagen, dass während der Sitzung, wo sie ins Aster gewählt wurden, jüdische Studierende und antisemitismuskritische Studierende das angesprochen hatten und auch erklärt hatten und eine Aufklärung versucht haben, über welche Leute gewählt werden und vom großen Teil ausgelacht wurden, auf jeden Fall nicht ernst genommen wurden und lächerlich gemacht wurden. Und sie diese Studierende gewählt wurden, welche antisemitische Werte vertreten. Und dann wurde beschlossen, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen. Genau, ihr wollt was dagegen unternehmen. Jetzt besetzt ihr das Plenarium des Allgemeinen Studierendenausschusses. Welche Forderungen habt ihr denn mit der Besetzung? Die Forderungen sind, dass wir keine antisemitischen Veranstaltungen auf dem Campus haben wollen. Und keine Finanzierung von antisemitischen Gruppen durch das Aster. Eine aufklärende und präventive Veranstaltung zu allen Formen von Antisemitismus. Die Schaffung eines Raumes, wo sich jüdische Studierende und antisemitismuskritische Studierende wohlfühlen können. Und die Neubesetzung des Antisemitismusbeauftragten. Die Besetzung von Professor Ufa Jensen

Gerade eben habt ihr einen Beitrag über die von ein Interview mit Besetzung gegen Antisemitismus von gestern Morgen gehört. Am Donnerstagabend hat die Gruppe ihre Besetzung des Plenariums des AStA an der TU Berlin nach 4 Tagen und 3 Nächten beendet. Noch am Donnerstag, so berichtet es Besetzung gegen Antisemitismus, sollen zu 2 unterschiedlichen Uhrzeiten mehrere Personen Aktivisten der Gruppe eingeschüchtert haben. Im Gebäude sollen danach zudem antisemitische und Hamas verherrlichende Schmierereien aufgetaucht sein. Auf das Banner der Gruppe geworfene Beutel sollen außerdem Glassplitter enthalten haben, so Besetzung gegen Antisemitismus. In einem Abschlussstatement betonten die Aktivisten von Besetzung gegen Antisemitismus, unabhängig vom Ende der Besetzung, wir werden weitermachen. Radio Quarks 95,9. Wir hören jetzt noch einen Song, und zwar den neuen Song von Charlie XCX, der ist heute rausgekommen und der heißt Chains of Love. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather let myself on fire. Korax 95,9. Ja, wir haben gerade Chains of Love von Charlie XCX gehört, hier im Widerhall auf Radio Korax 95,9. Ich fand, dieser Song hat auf jeden Fall schon ein bisschen so Freitagsstimmung verbreitet. Wir sind jetzt auch gleich am Ende. Fandst du? Ich fand gar nicht. Fandst du nicht? Nee. Nee. Ich fand schon. Also ja, okay. Ja, okay, dann nicht. Man muss sich auch nicht in allem einig sein. Ja, das stimmt. Großes Privileg im freien Radio auch. Wir müssen uns hier nicht in allem einig sein. Das freie Radio ist streitbar. Aber hallo, ist das streitbar. Naja, jedenfalls, wir, wie gesagt, sind gleich bei 19 Uhr, haben gleich 19 Uhr erreicht in unserer Reise durch die Zeit. wir haben hier nämlich eine eingebaute Zeitmaschine im Studio. Und wenn ihr unsere Veranstaltungshinweise vorhin verfolgt habt, dann wisst ihr jetzt, müsst ihr euch schnell eure Schuhe anziehen und loslaufen. Denn die meisten Veranstaltungen heute beginnen um 19 Uhr, wie zum Beispiel nicht ganz in der Galle, beginnt erst um 20 Uhr, aber ab 19 Uhr ist Einlass. Also macht euch jetzt schnell mal auf die Socken. In der Reile auch, ja. Ja, in der Reile auch. Das haben wir vorhin in unseren Veranstaltungshinweisen gesagt. Naja. Alle heute gehörten Beiträge könnt ihr auch auf der Website von Radio Korax auf radiokorax.de nachhören oder auch auf freieradios.net, falls ihr nochmal in die beiden Interviews, die heute in der Sendung gelaufen sind, reinhören wollt. Das war einmal zur rechten Buchmesse Seitenwechsel, die am Wochenende stattgefunden hat, und zur Besetzung in Berlin von Besetzung gegen Antisemitismus. Ja, und dann bitte nicht unbedingt mit dem Rotstift ansetzen. Und wenn doch, naja, dann schreibt doch eine E-Mail an Radio Korax. Ich kann jetzt die E-Mail-Adresse nicht improvisieren, das tut mir leid. Die findet ihr auch auf der Website. Genau, radiokorax.de. Ja, also, wir haben Freitag, wir haben gleich Feierabend. Ich habe gute Laune, aber vielleicht noch so kurz vor Abschluss. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Ja, ich habe es tatsächlich vorhin gelesen. Heute ist nämlich, willst du es sagen? Heute ist Tag der eingelegten Gurke. Oder manche würden sagen, vielleicht der sauren Gurke, der Dillgurke. Der Spreewaldgurke. Der Spreewaldgurke. Der Spreewaldgurke. Wie spricht man eigentlich im Spreewald? Ich hatte auf jeden Fall mal, ich habe meinen Urlaub im Spreewald gemacht, zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und ich weiß nicht, warst du schon mal im Spreewald, Felix? Nee, ich war noch nie im Spreewald. Da gibt es so Brücken, ganz viele. Und der größte Spreewald-Moment, den ich da erlebt habe, war, dass auf so einem Geländer von so einer Brücke einfach so eine richtig, richtig fette, saure Gurke lag. Und das hat mir wirklich, das bedeutet mir bis heute noch, manchmal denke ich dran und muss schmunzeln. Naja, wir müssen uns jetzt leider... Lustiger Zufall auf jeden Fall. Ich glaube, es war kein Zufall. Es ist die große Spreewald-Verschwörung. Ja gut, gleich im Anschluss an diese Sendung hört ihr... Die Sendung der queer-feministischen Redaktion des Jugendradios Wuterus. Und wir müssen uns jetzt leider von euch verabschieden. Wir hören jetzt noch einen letzten Song, danach kommt Wuterus, und zwar hören wir... Naja, probably, aber das ist dein Song, glaube ich. Ist das mein Song? Wir hören jetzt probably. Wir waren... Pia. Und Felix, das war der Widerhall auf Radio Korax. Macht's gut. Radio Korax. And now I learn to let it out. If not, it would have screamed.